Erster, dies sind die letzten Worte Davids, des Sohnes Isses. Er war der Mann, der von Gott hoch erhoben wurde, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebling der Loblieder Israels. Zweiter, der Geist des Herrn sprach zu mir, und sein Wort ist auf meiner Zunge. Dritter, der Gott Israels, der Fels Israels, sprach zu mir, wer gerecht über die Menschen herrscht und dies in der Furcht Gottes tut. Vierter, der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne ohne Wolken aufgeht und nach dem Regen die Sonnenstrahlen das junge Grün aus der Erde sprießen lassen. Fünfter, mein Haus steht doch so zu Gott, denn er hat mir eine ewige Zusage gegeben, die in allen Teilen fest und sicher ist. Er wird alles, was mir zum Heil und zur Freude dient, wachsen lassen. Sechster, die Bösen aber sind wie weggeworfene Dornen, die man nicht mit der Hand anfasst. Siebter, wer sie berührt, muss sich mit Eisen und einem Speer schützen, denn sie werden vollständig mit Feuer verbrannt. Achter, dies sind die Namen von Davids Helden, Jeschbal, der Tachkemoniter, war der Anführer der drei wichtigsten Krieger. Er tötete einmal 800 Männer mit seinem Speer. Neunter, nach ihm kam Eliasar, der Sohn Dodes, der Ahohiter, der auch zu den drei Helden gehörte. Er war mit David in Padamim, als die Philister sich dort zum Kampf versammelten und die Israeliten sich zurückzogen. Zehnter, er blieb stehen und kämpfte gegen die Philister, bis seine Hand müde wurde und am Schwert kleben blieb. So schenkte der Herr an diesem Tag einen großen Sieg, und die anderen Soldaten kamen nur noch, um zu plündern. Elfter, danach kam Schammah, der Sohn Ages, der Harariter. Die Philister versammelten sich einmal in Lehi, wo ein Feld voller Linsen war. Als die Leute vor den Philistern flohen, zwölfter, stellte er sich mitten auf das Feld, verteidigte es gegen die Feinde und besiegte die Philister, so dass der Herr einen großen Sieg schenkte. Dreizehnter, einmal kamen drei der 30 Obersten zu David in die Höhle von Adullam, während eine Gruppe Philister in der Ebene Rephim lagerte. Vierzehnter, David war damals in der Festung, während die Philister eine Besatzung in Bethlehem hatten. 15. David bekam Durst und rief, wer holt mir Trinkwasser aus dem Brunnen am Stadttor von Bethlehem? 16. Die drei Helden kämpften sich durch das Lager der Philister, schöpften Wasser aus dem Brunnen am Stadttor von Bethlehem und brachten es David. Aber er wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus, 17. und sagte, der Herr bewahre mich davor, so etwas zu tun. Das wäre ja wie das Blut dieser Männer, die ihr Leben riskiert haben. Er trank es nicht. Das taten die drei Helden. 18. Abishai, der Bruder Joabs und Sohn der Zeruja, war der Anführer der 30 Krieger. Er tötete 300 Männer mit seinem Speer und war unter den 30 sehr bekannt. 19. Er war unter den 30 sehr angesehen und ihr Anführer, aber er erreichte nicht den Rang der drei wichtigsten Helden. 20. Benaja, der Sohn Jojadas aus Kabzeel, war ein tapferer Mann mit großen Taten. Er tötete die beiden Söhne Ariels aus Mob. Einmal, als es geschneit hatte, tötete er einen Löwen in einem Brunnen. 21. Er tötete auch einen sehr großen Ägypter. Der Ägypter hatte einen Speer, aber Benaja ging mit einem Stock auf ihn los, riss ihm den Speer aus der Hand und tötete ihn mit dessen eigenem Speer. 22. Solche Taten vollbrachte Benaja, der Sohn Jojadas, und er war unter den 30 Helden sehr bekannt. 23. Er war unter den 30 sehr angesehen, erreichte aber nicht den Rang der drei wichtigsten Helden. David machte ihn zum Anführer seiner Leibwache. 24. Asel, der Bruder Joabs, gehörte zu den 30, ebenso Elhanan, der Sohn Dodos, aus Bethlehem. 25. Schammah aus Harod und Elika aus Harod. 26. Heles aus Pelet und Ira, der Sohn des Ikkesh, aus Tekoa. 27. Abitzer aus Anato und Sibeschai aus Huscha. 28. Zalmon aus Ahoach und Maharai aus Netofa. 29. Hilet, der Sohn Banas, aus Netofa und Itte, der Sohn Ribais, aus Gibea der Benjaminiter. 30. Benaja aus Piraton und Hidai aus Nachalegash. 31. Abil aus Bet Araba und Asmavet aus Bachurim. 32. Eljachba. Aus Schalbong, Jaschen, der Guniter, und Jonathan, 33. der Sohn Schamas, aus Harar, sowie Akiam, der Sohn Scharas, aus Harar. 34. Eliphelet, der Sohn Ahasbais, aus Betmacher, und Eliam, der Sohn Ahitophels, aus Gilo. 35. Hetzro aus Karmel und Parai, der Abiter. 36. Jigal, der Sohn Nathans, aus Zoba, und Bani aus Gad. 37. Zilek, der Ammoniter, und Nacharai aus Beroth, der Waffenträger Joabs, des Sohnes der Zeruja. 38. Ira aus Jatir und Gareb aus Jatir. 39. Uria, der Hethiter. Insgesamt waren es 37 Männer.